betreten. Ich vermute sogar, dass selbst Jods Mutter dieses Zimmer nur äußerst selten und nur in wirklichen Notfällen betreten hat. Auf seine Mutter ließ er nichts kommen, auf ihren Busen möglicherweise schon, das könnte sein. Sein Zimmer war eine Art frühester Darkroom in meinem Bewusstsein. Das Zimmer, die Lesung mit Andreas Meyer. Heute um 20.30 Uhr in der Romanfabrik in Frankfurt am Main. Die nächsten Stationen sind Büdingen und Essen. Lieben Sie Brahms? Fragt Georgette Dee in ihrem neuen Bühnenprogramm. Deutschlands größte lebende Diseuse, wie die Zeit sie einmal nannte, liebt Brahms, Schubert und überhaupt das deutsche Liedgut. Heute singt Georgette Dee in Berlin. Ich bin mir nicht einig, ich fliege so steinig am Trapez meiner Ideale, tief unter mir singen die Wale. Seit fast 30 Jahren zelebriert die androgyne Kunstfigur Georgette Dee nun schon den großen Herzschmerz auf deutschen Bühnen. In roter Robe, mit Zigarette in der Hand und einem Glas Wodka auf dem Flügel, zitiert Dee heute Abend deutsche Lieder der Romantik. Leise fliehen meine Lieder. Lieben Sie Brahms? Ein Liederabend mit Georgette Dee und Terry Truck am Flügel. Um 20 Uhr im Berliner Ensemble. Am 24. und 25. September zu Gast in Bremen. Die Kulturtipps von und mit Cora Knoblauch. Das war Fazit am Abend mit Gabi Wuttke. Eine Stunde vor Mitternacht mehr über die Wiedereröffnung der Wiener Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste, die 14. Ausgabe der Messe für zeitgenössische Kunst in Moskau und den morgen in den Kinos anlaufenden Film Jud Süß, ein Film ohne Gewissen. Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen. Vor 20 Jahren ging die Zeit der deutschen Zweistaatlichkeit zu Ende. Deutschland einig Vaterland, skandierten die Demonstranten seit der Jahreswende 1989-90 bei den Demonstrationen in der DDR. Einen Vers aus der DDR-Hymne. Doch die Hymne für das wiedervereinigte Deutschland wurde das Lied der Deutschen. Die ehemals dritte Strophe. Die Entscheidung wurde viel schneller getroffen als nach 1949. Damals hatte sich die Bundesrepublik schwer getan, eine Hymne für den Bonner Staat zu finden. Deutsche Hymnen Teil 2. In den Zeitreisen hören Sie eine Sendung über die deutsche Nationalhymne und ihre Geschichte nach 1949 von Klaus-Stefan Rehfeld. Bonn, 23. Mai 1949. Inkraftsetzung des Grundgesetzes. Da gehen wieder die Blitzlichter auf und alle von den Amerikanern über die Engländer zu den Franzosen, die Ausländischen und die deutschen Fotografen halten diesen Augenblick im Bilde fest. Im Grundgesetz ist die Frage der Hymne offen gelassen. Die Alliierten haben den Gesang des Deutschlandliedes verboten. Eine thüringische Volksweise wird angestimmt. Ich hab mich ergeben, mit Herz und mit Hand, dir Land voll Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland. Vier Monate später, im September 1949, beantragt eine Gruppe rechtskonservativer Bundestagsabgeordneter die Anerkennung des Deutschlandliedes in seiner ursprünglichen, unveränderten Form als Bundeshymne für die Bundesrepublik. Berlin-West, 18. April 1950. Titania-Palast. Auftritt von Bundeskanzler Adenauer. Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen. Die Vertreter der Westalliierten bleiben regungslos sitzen. Führende SPD-Funktionäre verlassen empört den Saal. Der SPD-Vorsitzende Schumacher wird später von einem Handstreich sprechen und erklären, wenn man die dritte Strophe singe, so meine man die beiden ersten. Die ganzen Kriegsergebnisse waren durch diese Hymne natürlich in Frage gestellt. Und sie war ja auch nicht umsonst von den Alliierten verboten worden. was ja immer mit dem Horst Wessel-Lied zusammen gesungen worden war. Also natürlich wurde man erinnert an die Zeit, wo man also diese Hymne in strammer Haltung gesungen hat, und damit verbunden war natürlich Krieg. Und Krieg bedeutete Tod, bedeutete schließlich Teilung. Also insofern ist die Hymne doch auch historisch belastet. Reinhard Appel, seit 1950 politischer Korrespondent in Bonn. Es war natürlich, macht das Tor auf, und es richtete sich gegen die Sowjets, gegen die DDR. Man darf nicht vergessen, dass natürlich jetzt, um mal an den schmerzlichen Punkt zu kommen, es ging natürlich auch bei der dritten Strophe, überhaupt beim Deutschlandlied, um die Frage, ob man die DDR anerkennt. Ulrich Enzensberger, Publizist, Autor. Bundeskanzler Adenauer hat Bundespräsident Heuss den Fehdehandschuh hingeworfen. Heuss ist verärgert und reagiert mit scharfen Worten. Naja, das war ja sowieso ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Insofern war es auch deshalb verständlich, weil der Adenauer eine Sache, die dem Bundespräsidenten zustand, im Grunde unterlaufen hat als Kanzler. Und unterlaufen hat, indem er bewusst auf das Populistische gesetzt hat und den Versuch eines neuen Denkens, eines neuen Anfangs, auch in der Hymne zu setzen, dadurch konterkariert hat. Heuss beansprucht inhaltlich und politisch die Kompetenz. Er hat bereits vor Adenauers kalkuliertem Vorstoß im Titania-Palast einen neuen Hymnentext in Auftrag gegeben. Der Streit eskaliert. Der stand dafür, dass Adenauer natürlich auch die rechtskonservative Wählerschaft für sich gewinnen wollte, während der Heuss als Urdemokrat, als Weimarer Demokrat, wollte einen Neuanfang, während Adenauer, der wollte das Althergebrachte, von dem er wusste, dass es in breiten Teilen der Bevölkerung Sympathien hervorrufen kann, das wollte er mit durchsetzen. Heuss, auch ein Gegner der Wiederbewaffnung, wird scheitern. Sein Vorschlag einer neuen Hymne aus der Feder von Alexander Schröder findet in der Öffentlichkeit keine Resonanz. Bonn, 31. Dezember 1950. Der Text. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein rechter Haushalter möchte zum Jahresende gerne einen rechten Abschluss vorlegen. Aber es will nicht recht gelingen. Bundespräsident Heuss wendet sich in seiner Silvesteransprache 1950 erstmals mit dem neuen Hymnentext an die Öffentlichkeit. 5,5 Jahre nach Kriegsende, 7 Monate nach Gründung der BRD, 3 Monate nach Gründung der DDR. Das ungeheure Schicksal, das die staatlichen Zusammenhänge zerschlug, schuf einen Geschichtseinschnitt, der mit dem alten Sinn- und Wortvorrat nicht mehr umfasst werden kann. Deshalb nahm Heuss Anfang 1950 Kontakt auf mit dem Dichter Rudolf Alexander Schröder. In einem persönlichen Gespräch bittet er ihn um einen neuen Hymnentext. Schröder sagt zu und legt Anfang Mai 1950 einen ersten Liedentwurf vor. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die zentralen Motive des auch als Kirchenlieddichter hervorgetretenen Verfassers. Der Dichter und der Bundespräsident nehmen Zeile für Zeile etliche Änderungen vor. Land des Glaubens, deutsches Land, Land der Väter und der Erben, uns im Leben und im Sterben Haus und Herberg, Trost und Pfand, sei den Toten zum Gedächtnis, den Lebendigen zum Vermächtnis, freudig vor der Welt bekannt. Land des Glaubens, deutsches Land. Doch Text und Musik werden wenig gekauft. Kaum jemand singt das Lied. Die meisten Bürger kennen die Hymne an Deutschland nicht einmal. Nun drängt das Bundeskabinett den Bundespräsidenten, das Deutschlandlied als Nationalhymne offiziell anzuerkennen. Heuss lehnt im Januar 1952 eine feierliche Proklamation des Deutschlandliedes zur Nationalhymne ab. Als Kompromiss schlägt er schließlich einen Schriftwechsel zwischen Bundeskanzler und Bundespräsident vor. Und hat sich jetzt also auf die dritte Strophe geschlagen, aber die dritte Strophe kannte kaum jemand. Und die Bundesregierung, wie vielleicht auch die Kultusminister, haben das auch nicht durchgesetzt. Am 29. April 1952 bittet Adenauer den Bundespräsidenten mit Verweis auf innerdeutsche Gefühlsmomente und außenpolitischen Realismus darum, das Deutschlandlied als Nationalhymne anzuerkennen. Bei staatlichen Veranstaltungen soll die dritte Strophe gesungen werden. Sehr ungern, ja widerstrebend, entspricht Heuss am 2. Mai 1952 dieser Bitte. Er glaubt weiter daran, dass der tiefe Einschnitt in unserer Volks- und Staatengeschichte einer neuen Symbolgebung bedürftig sei. Wenn er also der Bitte der Bundesregierung nachkomme, so geschieht das in der Anerkennung des Tatbestandes, schreibt Heuss und meint damit den Traditionalismus und sein Beharrungsbedürfnis. Es bleibt das Aber des noch nicht Wagens und Sagens. Bonn, 23. November 1951. Die Vorschläge. Aus einem Vermerk für den Bundespräsidenten geht hervor, dass seit dem 12. September 1949 etwa 1000 Vorschläge für eine Hymne bei ihm eingegangen sind. Weitere Textvorschläge erhielten der Bundestag und die Bundesregierung. Und es sind ja aus allen Schichten diese Einsendungen, und zwar aus der tiefsten Provinz, also aus der Mitte des Landes, kamen diese Einsendungen. Ulrich Enzensberger recherchierte als erster den gesamten Liedtextbestand. Irgendwo, muss ich sagen, bringe ich auch diese liebenswerte Gewissensqual in Verbindung mit seiner so doch sehr festen Haltung, mit der er da lange versucht hat, das zu verhindern, dass dieses wenigstens diese erste Strophe nicht mehr gesungen wird. Doch auf sie beziehen sich die meisten Einsendungen, die neuen Liedtexte der Bürger. Ja, sie waren natürlich zunächst mal irgendwie urkomisch, weil sie waren natürlich zu 80% oder 70% ein Versuch, das jetzt zu entschärfen, diese erste Strophe. Deutschland, Deutschland, du mein Alles. Du mein Alles in der Welt. Heil dir, Deutschland, Volk der Treuen. Deutschland, Deutschland, du mein Vaterland. Es ging dann immer, Deutschland lieb ich über alles. Oder Frauen und der Gesang und der Wein. Ja. Dieses etwas Schwärmerische, das kam in vielen Entwürfen zum Ausdruck. Deutschland, mein Vaterland, dir war ich Herz und Hand. Deutsche Republik, marschier mit festem Schritt. Deutschland, Deutschland, du mein Alles, heiß geliebtes Vaterland. Natürlich war es immer, trotzdem durch die Hintertür wollte man es dann doch wieder ein bisschen drin haben. Dieses über alles. Der von Heuss favorisierte Text von Schröders Hymne an Deutschland ist da noch ein qualitativer Geisteswurf. Die Geschichte der Textfindung ist die Geschichte eines verlorenen Krieges, eines nicht gewachsenen Neuanfangs, eines noch lange andauernden Kalten Krieges. Alte Jacke, schrieb Heuss mit Rotstift an den x-ten Vorschlag, die Zeile Deutschland, Deutschland über alles durch die Zeile Deutschland, Deutschland, du mein Alles zu ersetzen, wodurch wie ein Einsender schrieb, den Feinden ein Giftzahn gezogen, uns aber nicht geschadet wäre. Es sind ja nicht die schlechtesten Früchte, an denen die Wespen nagen, privatim, vertraulich. Nein. Bern, 4. Juli 1954. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland, wir bleiben noch so lange mit unserem Mikrofon hier im Stadion, bis die deutsche Nationalhymne erklingt. Bis der stolze Triumph unserer deutschen Elf hier seinen Höhepunkt erreicht. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Im Berner Stadion singen deutsche Bürger die erste Strophe der Deutschland-über-alles-Geschichte. Erst verhalten, dann ungebremst. Und Deutschlands Hymne erklingt. Ist es wirklich nur der Überschwang der Gefühle deutscher Fußballfans im Ausland? Gutes Kicken sei noch keine gute Politik, rückt der Bundespräsident die Gemüter zurecht. Auf der Großveranstaltung für die Weltmeisterelf im Berliner Olympiastadion am 20. Juli 1954. Es ist der 10. Jahrestag des Attentats auf Hitler. Heuss spricht die dritte Strophe des Deutschlandliedes zur Erinnerung in das Mikrofon, bevor Tausende die Hymne singen. 1962 fragt das Allensbacher Institut für Demoskopie: Könnten Sie sagen, wie die ersten Worte heißen, mit denen unsere Nationalhymne anfängt? 46% antworten mit Deutschland, Deutschland über alles. 32% geben Einigkeit und Recht und Freiheit an. In den 70er Jahren spielen immer weniger Rundfunkanstalten zum Sendeschluss die Hymne. Die Bundesländer gehen sehr unterschiedlich mit dem Deutschlandlied im Unterricht um, so sie es überhaupt tun. 20 Jahre nach Bern, 1974, bei der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, verstummt das Publikum regelmäßig bei der Nationalhymne. Wo wird das zum Beispiel nur im Unterrichtsfach festgeschrieben, dass dort steht, den Schülern wird das Deutschlandlied vertraut gemacht, die Umstände ihres Entstehens, der Dichter und der Komponist, der Missbrauch dieses Deutschlandliedes, warum singen wir heute die dritte Strophe und wir müssen den Text der dritten Strophe lernen. Dr. Heike Amos, Historikerin. Die Jahre der Unsicherheit im Hymnenumgang, der Unkenntnis des Textes und des Nichtsingens ziehen sich lange hin. Im öffentlichen Leben spielt die Hymne kaum eine Rolle. Man setzt sich damit nicht auseinander. Wobei man natürlich ständig von der Bewältigung der Vergangenheit spricht, aber man tut sozusagen nicht wirklich etwas. Es sind alles Leerfloskeln, nicht, die dort zu hören sind. Und es gibt nichts oder ganz weniges, damit das irgendwie umgesetzt wird. Und an so einem Beispiel wie der Hymne sieht man das auch ganz deutlich. Die Unsicherheit ist groß. Bei einer Befragung nach der Textkenntnis schiebt das Allensbacher Institut Anfang 1989 sicherheitshalber die Formulierung ein, so wie sie heute gesungen wird. Im Januar 1989 können nur 60% der Bundesbürger die erste Zeile der dritten Strophe vollständig aufsagen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber 75% der Westdeutschen halten 1990 am Deutschlandlied als Hymne fest. Ja, da müssen die Leute, die hier sich einbürgern lassen wollen, und die brauchen dann nur eine Strophe lernen, das ist doch auch ganz schön. Bonn, 9. November 1989, 21 Uhr, Deutscher Bundestag. Wenn ich spontan antworte, dann war es der Abend der Öffnung der Mauer, die mich im Büro erreichte über eine Agenturmeldung, und ich ging herüber ins Bonner Wasserwerk, wo das Parlament tagte. Rita Süßmuth, Bundestagspräsidentin. Und als ich ankam, sangen sie bereits diese dritte Strophe. Sie hatten also durchaus erfasst, hier ging es um mehr als nur eine Mauer. In der DDR singen die Menschen auf den Straßen »So ein Tag, so wunderschön wie heute«. Kein nationaler Gesang, sondern Frohgesang, gesungene Freude. Der Jubel war mir unheimlich. Der war mir unheimlich. Aber insofern wäre das Unheimliche noch gesteigert. Wäre für mich wäre das sehr unheimlich gewesen, wenn das Deutschlandlied gesungen worden wäre. Das wäre schon auch ein Zeichen gewesen, also, dass die Sache irgendwie, dass das irgendwie was Trauriges. Es war ja auch ein Geschenk, das ihnen in den Schoß fiel und wunderbar. Wenige Tage später ein völlig anderes Stimmungsbild. Berlin West, Rathaus Schöneberg. Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Reich. Berlin-Ost, 13. September 1990. Nalepa-Straße, Rundfunk der DDR. Und die Aufnahme mit dem Symphonieorchester, die habe ich in der Nalepa-Straße im großen Studio vom DDR-Rundfunk aufgenommen. Mit dem Chor und mit dem Symphonieorchester des DDR-Rundfunks, dem Rundfunkchor. Sehr großer Chor, sehr guter Chor und Orchester auch sehr schön. Und ja. »1988 holte sich der Westberliner Dietmar Püschel bei Honecker eine Abfuhr mit seinem Ost-West-Hymnen-Mix. Nach der Wende versuchte er es erneut. Und wenn die DDR dem zugestimmt hätte, dann hätte ich sicher nicht gedacht, dass westdeutsche Politiker dann Nein gesagt hätten. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, da habe ich nie gezweifelt dran. Ich dachte, hätte gedacht, die würden dann sagen, ja, wunderbar.« Mit einer neuen Aufnahme in der Tasche schreibt er 1990 an einflussreiche Politiker in Ost- und Westdeutschland, an Landes- und Bundespolitiker. Ich wollte mir einfach ein Mandat holen. Ich wollte einfach eine Stellungnahme von den Politikern haben dafür. Püschel, ein Jahr nach Kriegsende geboren, hat die dritte Strophe des Deutschlandliedes mit der ersten Strophe der DDR-Hymne kombiniert. Doch Püschel hat den richtigen Zeitpunkt verpasst. Der war verpasst, ich habe das gemerkt. Nach dem 3. Oktober sank das Interesse für politische Musik oder Auseinandersetzungen mit dem Thema überhaupt. Absolut. Das ging also runter. Der Plattenvertrieb reagiert nicht. Die Rundfunkanstalten spielen den deutsch-deutschen Hymnenmix nicht, machen ihn nicht populär. Ich fand, dass der Text der DDR-Nationalhymne eigentlich wirklich eine Ergänzung ist. Die Kombination. Und die ganze Tragik und die Situation Deutschlands, der Spaltung, also wunderbar widerspiegelt. Es ist so wie Deutschland, wie ich das miterlebt habe als Kind und aufgewachsen bin. Zum Jahreswechsel 1990-91 kommen aus Bonn widersprüchliche Auskünfte. Am 21. Dezember 1990 teilt Ministerialdirektor Hertel mit, dass bei den Verhandlungen über den Einigungsvertrag auch über die Frage der deutschen Nationalhymne gesprochen worden ist, Man war sich darüber einig, dass die dritte Strophe des Deutschlandliedes die deutsche Nationalhymne bleibt. Dieses Auferstanden aus Ruinen am Anfang, was ja der deutschen Geschichte der aktuellsten immer noch entspricht, ist ja wirklich ein Mutmacher mit dem Auferstanden aus Ruinen. Und Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Es ist unbestritten. Am 22. Januar 1991 schreibt das Bundeskanzleramt mit Blick auf das Deutschlandlied: Würde man nun diesen Text abändern, so wäre es nicht mehr das Lied der Deutschen, wie es seit der Proklamation vom 11. August 1922 durch den damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert deutsche Nationalhymne war. Die Bundesregierung sieht derzeit davon ab, die Initiative zu einer solchen Änderung oder Neufassung zu ergreifen, weil dies einem gesamtdeutschen Parlament vorbehalten bleiben sollte. Bonn, 19. August 1991. Die Neuregelung. Die Entscheidung bleibt nicht dem gesamtdeutschen Parlament vorbehalten. Die öffentliche Diskussion wird durch einen im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Briefwechsel beendet. Das Ritual Heuss-Adenauer wiederholt sich, knapp 40 Jahre später. Am 19. August 1991 schreibt Bundespräsident von Weizsäcker an Bundeskanzler Kohl einen Brief. Darin teilt er Kohl mit: Die dritte Strophe des Hoffmann-Haydnschen Liedes hat sich als Symbol bewährt. Die dritte Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben mit der Melodie von Joseph Haydn ist die Nationalhymne für das deutsche Volk. Vier Tage später, am 23. August 1991, bestätigt Bundeskanzler Kohl in seinem Brief an den Bundespräsidenten: Der Wille der Deutschen zur Einheit in freier Selbstbestimmung ist die zentrale Aussage der dritten Strophe des Deutschlandliedes. Deshalb stimme ich Ihnen namens der Bundesregierung zu, dass sie Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist. Bis zum 23. August 1991 galten alle drei Strophen des Deutschlandliedes als Hymne der BRD. Zu singen sei lediglich die dritte Strophe. Nun gilt nur noch eine Strophe als Hymne der Bundesrepublik Deutschland. Eine Änderung brauchte in der Vergangenheit kein Gesetz, auch keine Grundgesetzänderung. Ein rechtlich unverbindlicher Briefwechsel zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler reichte aus, um zu entscheiden. Ein einfacher Briefwechsel, so Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung, könnte also auch die dritte Strophe des Lieds der Deutschen mit der ersten Strophe der DDR-Hymne zur neuen Hymne der Bundesrepublik erklären. Auferstanden und Einigkeit. Die Melodien sind schon lange kompatibel. Kann man gar nicht sehen. Kann man gar nicht sehen, weil die deutsche Mannschaft uns den Rücken zudreht. Sie legen die Arme auf die Schultern des Nebenmannes. Ist ja aufgefordert worden von Metzelder, dass alle das machen sollen im Stadion. Tun es aber offensichtlich nicht. Ich glaube, Polly singt nie. Also auch heute nicht. Deutschland gegen Polen. Ein neuer Umgang mit der Hymne deutet sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an. Vor allem Jugendliche gehen erstaunlich ungezwungen mit nationalen Symbolen um. Die Fußball-WM wird zu einer riesigen Fete. Verschiedene Politiker deuten dies sogar als neuen Patriotismus. 58% der Bürger sind vom nationalen Überschwang überrascht. Naja, ich möchte sagen, ich habe die Hymne in Hitlerjugenduniform gesungen, mit den Händen an der Hosennaht. Ich habe sie gesungen nach dem Ende des Krieges mit Tränen. Und ich singe sie jetzt auch gern, weil ich die Melodie und den Text sehr schön finde, ohne Emotionen. Reinhard Appel, ehemaliger ZDF-Chefredakteur. Also, ich weiß, heute würde ich auch sagen, ja, wir haben den Neuanfang verpasst, aber dieses Lied, mit dem kann ich mich auch identifizieren. Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin. Dass dieses deutsche Nationalgefühl so in Frage gestellt wurde von den 68ern. Also ich muss nochmal auf 68 kommen, ich bin ja einer. Das hat, glaube ich, überhaupt diese Öffnung, dass Deutschland tatsächlich dann auch wieder vereinigt werden konnte, wenn auch in bescheidenem Maße, ermöglicht. Ulrich Enzensberger, Autor, Publizist. Also sagen wir mal, unter uns der Verlust, den mir die Nationalhymne gebracht hat, den hat der Messias und die Weihnachtssongs wieder ausgeglichen. Insofern ist das gut gegangen. Dietmar Püschel, Hymnenmix-Initiator. Sie hörten in den Zeitreisen eine Sendung von Klaus-Stefan Rehfeld über die deutsche Nationalhymne. Sprecher Joachim Kerzel. Regie Rita Höhne, Ton Hermann Leppich. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009. Sie können die Zeitreisensendung nachlesen auf unserer Homepage dradio.de unter Zeitreisen. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Sassnitz. Auf 101,4. Uhr, die Nachrichten. Mit neuen Anstrengungen wollen die UNO-Mitglieder ein Scheitern im Kampf gegen die Armut verhindern. Trotz massiver Zweifel bekräftigten die 192 Staaten die Entwicklungsziele zum Abschluss des Millennium-Gipfels in New York. Die extreme Kluft in den Lebensbedingungen zwischen Arm und Reich müsse geschlossen werden, hieß es in der Erklärung. Während des Gipfels hatten einige hochrangige Politiker davor gewarnt, dass die 8 Ziele nicht erreicht werden können. Sie sollen dazu beitragen, Armut, Hunger, Krankheiten, Bildungsnotstand, Chancenungleichheit und Umweltzerstörung bis 2015 deutlich einzudämmen. Der russische Präsident Medvedev hat wegen der UNO-Sanktionen gegen den Iran ein Raketengeschäft mit Teheran unterbunden. Der Präsidentenerlass verbiete den Transfer von Rüstungsgütern wie Panzern, Artillerie, Kriegsschiffen, Hubschraubern und Raketensystemen in den Iran, teilte der Kreml am Abend in Moskau mit. Teheran hatte die modernen Luftabwehrraketen vom Typ S-300 vor 2 Jahren in Moskau bestellt. Der russische Generalstabschef Makarow sagte zur Begründung, die Lieferung der Raketen würde zweifellos gegen die Sanktionen des Weltsicherheitsrats verstoßen. Die vom Bundeskabinett beschlossene Gesundheitsreform ist bei Opposition, Sozialverbänden, Arbeitgebern auf Kritik gestoßen. SPD, Bündnis Grüne und Linkspartei sowie der Sozialverband Deutschland sprach von einer Reform auf dem Rücken der Beitragszahler. Dagegen beklagte der Präsident der Arbeitgeberverbände Hund eine unangemessene Belastung der Wirtschaft. Die Beitragserhöhung treibe die Arbeitskosten um mehr als 2 Milliarden Euro nach oben. Durch die Reform soll der Beitragssatz für gesetzlich Versicherte zum Januar von 14,9 auf 15,5% steigen. Höhere Kosten müssten die Versicherten künftig über steigende Zusatzbeiträge finanzieren. Ziel der Reform ist es, das für 2011 erwartete Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung auszugleichen. Bundeskanzlerin Merkel hat die Verdienste der Ostdeutschen um die Wiedervereinigung gewürdigt. Bei der ersten Freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 habe die große Mehrheit der Bevölkerung ihren Willen zur deutschen Einheit zum Ausdruck gebracht, sagte Merkel. Dieser Umstand werde heute aber oft vergessen. Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik sei nicht ein sogenannter Anschluss, sondern ein Beitritt gewesen. Bundesinnenminister de Maizière sprach bei der Vorlage des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit von einer Erfolgsgeschichte. Seit 1990 sei in kurzer Zeit viel erreicht worden, ideell